meinst, schlimmer kann es nicht werden. Es kann und es wird. Das Sterben ist noch nicht zu Ende, das Töten ist noch nicht zu Ende. Ich habe meiner Truppe vor langer Zeit versprochen, ich lasse sie nicht sterben. Ich verlange von dir nichts, was ich nicht selbst gemacht habe. Wir alle sind friedlich. Geschichte ist gewaltig. Und

Crystal zu machen. Hey, sie langweiliger alter Sack, wollen Sie ein bisschen Crystal kochen?